recht herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Thorsten Jäger und in diesem Podcast geht es um das folgende Thema: So finden Sie die perfekte personelle und zeitliche Planung in Social Media Portalen. In vielen Unternehmen ist Social Media inzwischen angekommen. Es wird meist über Facebook Fanpages, Corporate Blogs oder Twitter Accounts täglich genutzt. Xing gehört natürlich auch dazu, LinkedIn, wie sie alle heißen, das sind alles die großen Portale. Über das damit verbundene Social Media Marketing machen sich aber nur wenige Unternehmen richtig Gedanken. Dabei ist das Marketing ein sehr wichtiger Faktor, damit sich über eine Social Media Kampagne der notwendige Erfolg einstellen kann. Und dazu gehört nicht nur eine umfangreiche Ressourcenplanung in den Bereichen Zeitaufwand und Personal. Social Media Marketing als direkte Kommunikation. Schauen wir uns diesen Punkt an. Auch wenn Social Media im Trend liegt und sich zu diesem Thema bereits viele Informationen sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form vorliegen, ist dieser Bereich leider noch immer in der EDV angesiedelt. Selten findet man in der IT-Abteilung einen Mitarbeiter, der sich bereits erste Eindrücke in den Social-Media-Bereich verschafft hat und sich für den Aufgabenbereich überhaupt interessiert. Aber auch in der PR-Abteilung ist Social Media Marketing nicht richtig aufgehoben, wenn nicht ein grundlegendes Umdenken stattgefunden hat. Denn im Vergleich zur klassischen PR-Arbeit ist Social Media nicht als einseitige Kommunikationsform angelegt, sondern in Form eines Dialoges bzw. Austausches. Zum Beispiel eine Facebook-Fanpage nutzen viele Unternehmen als direkte Kommunikation. Und das sollte einem auch wirklich bewusst sein und das sollte man dann auch personell und zeitlich einplanen in den täglichen Ablauf. Ich werde Ihnen an der Stelle 5 Bereiche zeigen für Social Media Marketing. Jetzt ist erstmal die Frage, wie kann man diesen Aufwand im Bereich Social Media Marketing überhaupt kalkulieren? Vereinfacht zusammengefasst lässt sich Social Media Marketing also in 5 verschiedene Bereiche unterteilen, und zwar einmal Gespräche verfolgen, das sollte man circa 15 Minuten täglich tun, dann die Inhalte verteilen, also in die verschiedenen Portale und das dementsprechend promoten, dafür hat man einen Aufwand von circa 20 Minuten täglich, dann die Dialoge aufnehmen, also die Dialoge, die dann entstanden sind und daran teilnehmen, also antworten, kommunizieren, und dazu braucht man circa 30 Minuten täglich, je nach Aufwand und je nach was an Rückmeldung gekommen ist. Dann die Inhalte veröffentlichen, da braucht man in der Woche circa 3 bis 5 Stunden. Hier geht es natürlich nicht nur um das Veröffentlichen, sondern auch das Heraussuchen, was für Inhalte auch gepostet werden sollen. Dann geht es in vielen Portalen auch darum, um die Generierung von Followern, Freunden, Fans, und das ist auch der Aufbau der eigenen Community, das gehört ja auch dazu, und dazu braucht man circa 5 bis 10 Stunden in der Woche. Also das sollte man unbedingt mit einplanen. Der Zeitaufwand gilt dabei natürlich nur als Orientierungshilfe und kann je nach Kampagnenumfang und Unternehmen etwas variieren, ganz klar. Trotzdem wird dadurch sehr deutlich, dass Social Media Marketing mal nicht so eben nebenbei von einem Mitarbeiter erledigt werden kann. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch 10 allgemeine Social Media Marketing Tipps geben. Grundsätzlich sollte man dort präsent sein, wo sich die Zielgruppe, sprich die Kunden, aufhalten. Daher sollte man überlegen, was sinnvoller ist: Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn oder auch andere Plattformen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Unabhängig davon, für welche Plattform man sich letztendlich entscheidet, sollte man eine soziale Identität bilden. Diese sollte man auf allen genutzten Plattformen authentisch wirken lassen und die Marke oder die Werte des Unternehmens wiedergeben. Der dritte Tipp: Wer mehrere soziale Netzwerke nutzt, der sollte auch immer exklusive Inhalte anbieten und das für jede einzelne Plattform. Ansonsten gibt es überhaupt keinen Grund für die User, gleichzeitig Follower und Fan von der Marke zu werden. Kommen wir zum vierten Punkt. Natürlich ist die Qualität deutlich wichtiger als die Quantität. Das gilt also nicht nur für die eigenen Inhalte, sondern auch für die Follower und Fans. Es gibt nichts Dramatischeres, wenn man also spammt und also unglaublich viele Nachrichten pro Tag herausschickt. Hier sollte man sich auf 4 bis 6 Nachrichten pro Tag beschränken. Zum fünften Punkt. Als Betreiber einer Fanpage sollte man stetig zu Diskussionen anregen und in Form von Fragen stellen oder auch Umfragen starten. Der sechste Tipp, zudem sollte man sich zunächst realistische Ziele setzen und überlegen, wie man diese erreichen kann. Ohne Ziele und eine Strategie bleibt die Motivation meist sehr schnell auf der Strecke. Kommen wir zum siebten Tipp. Wie bereits ausführlich von mir erklärt, kostet Social Media Marketing Zeit. Und daher sollten Sie also diese Zeit unbedingt genug einplanen. Der achte Tipp, man sollte immer offen für Feedback sein, sowohl positiv als auch negativ, denn die Kunden haben Erwartungen. Und wenn man dazu bereit ist, diese zu teilen, dann kann das ein sehr, sehr großer Vorteil sein. Der neunte Tipp, gehen Sie auch mit negativen Kommentaren positiv um. Das heißt, wandeln Sie das einfach um in positive Gedanken. Da gibt es genug Literatur zu und da können Sie also genau schauen, dass Sie auch hier professionell agieren und das Negative ins Positive umwandeln. Das funktioniert wunderbar. Der zehnte Tipp, Social Media Tools sollten unbedingt verwendet werden. So kann man einfangen, was über die Marke im Netz kommuniziert wird und dementsprechend auch darauf reagieren. Da gibt es also genug Anbieter. Ja, das war's zu diesem Thema und ich wünsche Ihnen da viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn Sie weitere Tipps und Anregungen brauchen, die finden Sie auf meinem Blog www.torstenjäger.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.